Uli Christen, Marshall Matthew, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 8. Dreimal Curry mit Dame extra scharf und eine Dose Schultheiß. Und für die Dame? Mineralwasser, ordert Matthew. Haben Sie Tee? Fragt Sandra. Eistee? Nein, nein, das ist ja blanker Zucker, ungenießbar richtigen Tee. Mit Teebeutel und heißem Wasser. Einen kurzen Moment bitte, fordert der Imbissverkäufer und bearbeitet zügig Matthews Bestellung. Knallt drei Bockwürste auf den Grill und fischt eine Bierdose aus dem Kühlschrank. Die Standepede über die Theke wandert, während ihn Sandra ausführlich belehrt, Momente seien immer kurz. Dann taucht er ab unter die Spüle, wuchtet drei prall gefüllte Mülltüten zur Seite und birgt einen Pappkarton, dessen Oberfläche, ordnungsgemäße Mülltrennung ignorierend, Flüssigkeiten aller drei Säcke absorbiert hatte und deshalb, vielleicht auch unterstützt durch die grobe, gereizte Handhabung des Verkäufers, in glitschige Segmente unterschiedlicher Größe zerfällt. Ein gezielter Fußtritt, verbal unterstützt durch ein gezischtes Scheißdreckverdammter, verteilt den Inhalt übersichtlich über das Linoleum, sodass alsbald mit nicht unerheblichem Stolz in der Stimme und zwei zerknitterten Pappverpackungen in je einer Faust die Frage gestellt werden kann: Pfefferminz oder Assam. Yogi oder Puerti haben Sie wohl nicht zufällig, bohrt Sandra unbeeindruckt und ergänzt, da die Erfahrung sie gelehrt hat, dass Wünsche, besonders die ausgefallenen, wahrscheinlicher erfüllt werden, wenn man den Gesprächspartner mit Namen anspricht, nach einem kurzen Schielen auf die Werbetafel: Herr Wurstmaxe, Boris, korrigiert der und präzisiert nach einem fragenden Blick von Sandra: Die Bude Wurstmaxe, ich Boris, kapiert? Ist ja ganz einfach, konstatiert Matthew. Nachdem man es gesagt bekommen hat, ergänzt Sandra, beharrt dann auf Yogi und Puer, bis sie an Wurstmaxe Boris Gesichtsausdruck erkennt, dass der gar nicht weiß, noch nicht einmal erahnen kann, nach was er Ausschau halten muss in seinem reichhaltigen Sortiment. Na gut, lenkt sie ein. Dann nehme ich ganz einfach heißes Wasser, ohne Tee. Aber bitte auf kleiner Flamme 5 Minuten kochen lassen. Der Dalai Lama sagt, durch das Sprudeln wird positive Energie freigesetzt, die heilende Kräfte. Ich habe nur den Wasserkocher und er schaltet sich automatisch ab, wenn es kocht. Ach so, ja dann, ja, was nehme ich denn dann? Mineralwasser, mischt sich Matthew in das Gespräch. Mineralwasser. Das sprudelt auch. Und für mich noch ein Bier, bitte. Dankbar, Shaolin Sandras unentschlossenem, vorwurfsvollem Schweigen entrinnen zu können, widmet sich Boris der Bestellung, öffnet beherzt den Kühlschrank, greift die Schultheißdose, sieht daneben das Bon Aqua stehen, wendet sich um mit fragend hochgezogenen Augenbrauen. Mineralwasser, das sprudelt auch, wiederholt der Marshall. Und Sandra verkneift sich, dass das ja wohl etwas komplett anderes sei, das Sprudeln des Dalai Lama und das Sprudeln des Mineralwassers. Dass man das ja wohl nicht in einen Topf werfen könne, wenn man denn einen hätte. Und dass das ja wohl überhaupt der Grund der ganzen Misere sei, das Fehlen eines Topfes. Stattdessen zuckt sie kapitulierend mit den Schultern. Und als das dem verunsicherten Verkäufer nicht zu genügen scheint, versteinert wie Lots Frau steht er dort, eine Faust um die Bierdose, die andere um den Griff der Kühlschranktür geklammert, Shaolin Sandra fixierend, als wäre sie entsetzlicher als Sodom und Gomorra zusammengenommen und von Gorgonen übervölkert, zischt sie ein resigniertes, dennoch fast trotziges: Also gut, von mir aus. Und als auch das nicht ausreicht, um die Statue verwirrter Wurstverkäufer bei Ausübung seiner berufsbedingten Pflicht zu reanimieren, präzisiert sie: Ein Mineralwasser, bitte. Jetzt kommt Leben in das Standbild. Hektisch, Wie um die verlorene Zeit wieder wettzumachen, reißt er die beiden Dosen aus dem Kühlschrank, wendet auf den Haken und erstarrt doch wieder, als er Matthew sagen hört: Iss was, Sandra, sonst bekommst du noch schlechte Laune. Haben wir nicht, beeilt er sich zu beteuern, um eventuellen Sonderwünschen zuvorzukommen. Haben wir nicht und kriegen wir auch nicht rein. Wir haben nur, was auf der Karte steht. Die Karte ist da drüben rechts. Und dann nutzt er den kostbaren Augenblick der Ablenkung, um die beiden Getränke sanft auf dem Tresen abzustellen und verstohlen, um nur ja keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die Kühlschranktür zu schließen. Sandra hat die Inspektion der Speisekarte mit einem angeekelten Bäh beendet und greift zeitgleich mit Matthew nach den Getränkedosen. Danke, Kollege, brummt Matthew. I, das ist ja eiskalt, konstatiert Sandra. Das kann ich so nicht trinken. Soll ich es vielleicht kurz in die Mikrowelle stecken? Schlägt Wurstmaxe Boris nicht ohne Sarkasmus vor. Oder hat der Dalai Lama vielleicht etwas dagegen? Matthew reagiert blitzschnell. Er entwindet Sandras zum Wurf erhobene Hand das Objekt des Anstoßes, greift über die Theke und platziert es neben den drei vergnügt vor sich hin brutzelnden Würstchen auf dem Grill. Danke, sagt der Verkäufer. Verräter, murmelt Sandra. Hm, brummt Matthew und öffnet sein zweites Bier. Boris inspiziert sorgfältig das zu verarbeitende Grillgut und beginnt die in Pappschälchen abgelegten Bockwürste unter Zuhilfenahme eines großen Messers brachial in Stücke zu hauen. Dann versenkt er das Massaker in einem Blutbad aus Ketchup, streut Salz und Currypulver in die Wunden, schielt dabei verstohlen und mit wachsender Genugtuung in Sandras Richtung und fragt schlussendlich: Brötchen dazu? Matthew verneint. Er hält das Bestellte und mampft alsbald konzentriert und zügig, während die anderen beiden in peinlichem Schweigen gefangen jeden Blickkontakt vermeiden. Mehr aus Nervosität als aus Pflichtbewusstsein nimmt Boris dann doch die Dose mit dem Mineralwasser vom Grill, fügt nach einem tadelnden Blick Sandras den Fettschlieren auf seinem Spültuch eine weitere hinzu, platziert dieses wieder auf seiner rechten Schulter, das Getränk grobmotorisch auf dem Tresen und sucht verschlagen und schuldbewusst Blickkontakt zu Marshall. Der lächelt wissend, nickt kaum merklich und Sandra öffnet das Mineralwasser. Die Fontäne im Gesicht lässt sie die nunmehr leere Dose fallen. Na sowas, schmatzt Matthew. Wer hätte das gedacht? Genau, bestätigt Boris grinsend. Das hat ja keiner ahnen können, nicht wahr? Und reicht Sandra dann doch, als Friedensangebot quasi, sein rückfettendes Handtuch, das diese wohl reflexbedingt auch benutzt, dann erst oder zeitgleich daran riecht und es ihm angeekelt ins Gesicht pfeffert. Ihr seid Schweine, alle beide, urteilt sie dann, fordert mit ausgestreckter Hand den Autoschlüssel aber plötzlich von Matthew und verlässt erhobenen Hauptes, zwei perplexfeixende Männer zurücklassend, die Wahlstatt. Erfahrene Ermittler polarisieren, teilen sich auf, nutzen bewusst Sympathie und Antipathie, um die Menschen zum Reden zu bringen. Die plumpe Variante dieser Spielart ist das altbekannte guter Cop, böser Cop. Doch es geht auch diffiziler. Geht, wenn die Voraussetzungen stimmen, auch schon mal automatisch. Geht ohne Verstellungskünste, ohne Schauspieltalent der beteiligten Beamten, einfach weil sie so sind, wie sie sind und entsprechend auf andere wirken und deren Reaktionen darauf hervorrufen. Und vielleicht liegt darin, liegt im Unterschied der beiden Charaktere und dem daraus resultierenden Konfliktpotenzial das Geheimnis, die hohe Aufklärungsquote des Turbo-Ermittlerteams Marshall Shaolin. Schon mancher Verdächtiger hat sich in der Illusion vermeintlicher Vertrautheit um Kopf und Kragen geplaudert. Bei potenziellen Zeugen funktioniert das Verfahren nicht weniger gut. So auch bei Wurst Maxi Boris. Mann, oh Mann, ist sie immer so? Fragt der Kommiss Sandra außer Hörweite. Nee, antwortet der Marshall. Spült den letzten Bissen Currywurst mit dem letzten Schluck Schultheiß hinunter. Zerknüllt die Bierdose und lässt sie zusammen mit den drei leergefutterten Pappschüsseln in den Abfallkorb gleiten. Nee, wenn sie ihre Tage hat, wird sie richtig anstrengend. Ach so, na dann, erklärt Boris, lässt dabei offen, was so und dann konkret bedeuten. Er greift in den Kühlschrank, reicht die nächste Bierdose über den Tresen. Geht aufs Haus, erklärt er. Ich denke, du kannst es brauchen. Und bohrt nach, deine Perle. Matthew verschluckt sich. Obwohl er gar nichts mehr zu schlucken hat, hustet und winkt ab. Nee, meine Partnerin, krächzt er dann heiser. Ergänzt, Beruf. Paraphrasiert, Kollegin. Retundiert, Arbeitskollegin. Bis in Boris' Pupillen ein Schimmer des Verstehens glimmt. Ach so, sagt dieser. Na dann. Matthew reißt die Dose auf, spült sich den Frosch oder was auch immer es war aus dem Hals, zaubert wie ein Falschspieler das Ass, seinen Ausweis aus der Weste. Jetzt, wo wir beide schon mal so fröhlich beisammen sind, sagt er wieder laut und deutlich artikuliert, wobei er lässig seinen Trumpf auf den Tresen blättert. Ich hätte da einmal ein paar Fragen.